Giftige Fliegen machen stinkend, gärend das Öl des Salbenhändlers, gewichtiger als Weisheit, als Ehre ist ein wenig Torheit. Der Verstand des Weisen ist zu seiner Rechten, aber der Verstand des Toren zu seiner Linken. Auch auf dem Wege, wenn ein Narr da geht, fehlt ihm der Verstand, und er sagt zu allen, er sei ein Narr. Wenn sich des Herrschers Zorn gegen dich erhebt, so verlass deinen Posten nicht, denn Gelassenheit schlägt große Sünden nieder. Es gibt ein Übel, das ich sah unter der Sonne, gleich einem Versehen, welches vom Machthaber ausgeht, die Narrheit wird auf große Höhen gestellt, und Reiche müssen in Niedrigkeit sitzen. Ich sah Sklaven auf Rossen, und Fürsten wie Sklaven zu Fuße gehen. Wer eine Grube gräbt, kann da reinfallen, und wer Gemäuer einreißt, den kann eine Schlange beißen. Wer Steine losbricht, kann sich an ihnen wehtun, wer Holz spaltet, kann sich dadurch gefährden. Wenn das Eisen stumpf geworden ist und er die Vorderseite nicht geschärft hat, so muss er die Kräfte anstrengen, aber der Vorteil der Zurechtmachung ist eine Frucht der Weisheit. Wenn die Schlange beißt ohne Beschwörung, so hat der Beschwörer keinen Vorteil. Worte aus dem Mund eines Weisen sind lieblich, aber die Lippen des Toren verderben ihn. Der Anfang der Worte seines Mundes ist Torheit und das Ende seiner Rede ist schlimme Tollheit. Und der Narr macht viele Worte, doch weiß der Mensch nicht, was sein wird und was nach ihm sein wird, wer kann es ihm verraten? Die Mühsal der Toren ermüdet ihn, der nicht weiß, zur Stadt zu gehen. Wehe dir, Land, dessen König ein Knabe ist und dessen Fürsten am Morgen schmausen. Heil dir, Land, dessen König ein Edler ist und dessen Fürsten zu rechter Zeit speisen, in Mannhaftigkeit und nicht in Füllerei. Durch Faulheit senkt sich das Gebälk und durch Schlaffalt der Hände träufelt das Haus. Zur Belustigung veranstaltet man Mahlzeiten und Wein erfreut das Leben und das Geld gewährt alles. Auch in deinen Gedanken fluche nicht dem König und in deinen Schlafgemächern fluche nicht einem Reichen, denn die Vögel unter dem Himmel möchten den Laut entführen und die Geflügelten das Wort verraten.